Ey, guck mal da hinten. Da kommt Kolja. Was macht der denn hier? Ey, Mann! Kolja, was denn los, ey? Ey, der Bulle, ey! Scheiß Bulle hat mich geschlagen, ey! Voll auf den Rücken, Mann! Boah, ey, was? Mal, echt? Einfach weh, so? Alter, hier, guck mal! Boah, ich seh da jetzt gar nichts, ey. Ja, doch, Mann, hier, guck mal. Was hast du denn gemacht, Alter? Ja, nix, Mann! Ziegelstein, ganz normal! Wie immer, Mann, ist voll ausgetickt, ja, ja, ist Mann! Ja, gut. Scheiß Nazi, guck mal her, Mann! Ey. Guck mal her. Scheiß Nazi! Hier ist ein Tempo. Boah, bist du ganz verrotzt, ey. Ja, so. Und weil ich dein Freund bin, sag ich dir jetzt mal was dazu. Wenn ihr drei nach draußen geht, das halbe Hemdenalarm. Was haben die Hosen da nur auf der Kleiderspende gekramt? Springt aus dem Haus, weil er glaubt, Rechte wären da. Trinkt ein Tomatensaft abends mal ohne LSD-Tablette im Glas. Wenn's mit der Mucke nicht so glatt läuft, könnt ihr mit dem sehr speziellen Äußeren ja noch zusammen die Glocken von Notre Dame läuten. Mit dem Gedanken würde ich mich mal anfreunden, ihr Trottel. Denn gegen euch wirkt sogar Quasimodo wie ein Model. Tut erzetten eure Texte was von kritischer Tiefe. Doch eure Lieder klingen wie gereimte Spiegelartikel. Bei so einer seelenlosen Kacke wird man irgendwann depressiv. Ich kann verstehen, dass dieser Nemesis die Gang verliert. Eure Nasen wachsen bei diesen Horrorlegenden mit einer Schnelligkeit, wie sie nicht mal die von Pinocchio hätte. Und diese Nazi-Märchen sind kopiert von Kinoleinwänden oder beim Scheißen rausgekommen auf Campinos Toilette. Das Leben muss so kacke sein, wenn alle anderen Nazis sind und überall Rassisten lauern auch im fernen Asien. Ich verrat euch jetzt mal was, aber das bleibt bei euch. Das Sparkassengebäude ist ein Hakenkreuz. Überall Nazis, alles Faschisten. Ich sag's wie Axel Stoll, muss man wissen. Überall sind Nazis, fragt die Antilopen. Und wenn es dunkel wird, kommen sie euch holen. Überall Nazis, alles Faschisten. Sie kommen in Raumschiffen, um uns zu vernichten. Vergesst die Kinderschänder, das lässt sich ja nicht ändern. Aber bei Nazis, da muss man was tun. Ich sah das Interview mit euch und dachte, Menschenskind. Ich wusste nicht, dass Tick, Trick und Track am Rappen sind. Faschisten warten hinter jeder Ecke. Nimm lieber etwas Pfefferspray mit auf die Gender-Toilette. Wandert wegen Nazis mal ein Flüchtlingsheim gefahren. Ich glaub, da hattet ihr drei noch Benjamin Blümchen-Schrift an. Ich fürchte, da gab's halt statt Schnee in die Nase noch die Nippel von Mama zwischen die Lippen. Also bitte mach mal langsam. Und wenn's doch gar nicht so schlimm ist, nehmt ein paar Flüchtlinge auf. Bei euch auf die Couch, gemütlich einbauen. Und ihr zieht dann aus in den nächsten Container. Solidarität mit dem nicht seetauglichen Neger. Oh oh, hab ich da gerade was ganz Böses benutzt? Ich hoffe, Danger Dan hat sich nicht an der Möhre verschluckt. Ich hoffe, Kolja ist jetzt nicht an seinem Topo erschlickt. Ich hoffe, Panikpanzer kriegt vor Schreck nicht Untergewicht. Bei dieser Griechenstiefelein hast du einen Fehler gemacht. Ich hab mir griechische Freunde als Otto Reha gehabt. Ja, Mann, während ihr euch intolerant sein übt, bleibe ich ein intoleranter Typ. Überall Nazis, alles Faschisten. Ich sag's wie Axel Stoll, muss man wissen. Überall sind Nazis, fragt die Antilopen. Und wenn es dunkel wird, kommen sie euch holen. Überall Nazis, alles Faschisten. Sie kommen in Raumschiffen, um uns zu vernichten. Vergesst die Kinderschänder, das lässt sich ja nicht ändern. Aber bei Nazis, da muss man was tun. Lustig, dass Kapitalisten bei euch immer Mörder sind. Da war der kleine Dicke von euch Stammkunde bei Burger King. Stimmt's, was ich da hörte? Ihr eröffnet bald einen Laden für transsexuelle Veganer und nennt den Körner King. Kolja, du siehst aus wie dieser Pokémon-Verlierer. Deine Mama wurde aus dem China-Katalog geliefert. Und Danny Boy sieht aus wie so ein Double von Goofy. Mach nur so weiter und ich schick dich bald mal Skifahren wie Schumi. Deine Alte sieht dich an und denkt ans Abtreiben. Du hättest gern Steifen und ich hab einen. Sag ihr Bescheid, ich nehm euch alle ran, Mann oder Weib. Ich bin nicht schwulenfeindlich, mach den Mund auf und du kriegst den Beweis. Ich bin der Löwe in der Steppe, der König in der Steppe. Die Antilopen-Gang wird von Hyänen gefressen. Bevor ich vergesse, die einzige Verschwörung, die ich kenne, ist, dass einer von euch dreien schon mal eine Möse gehabt hätte. Mysteriös, kein FM, Max Damage, nicht seriös. Das ist ja schon fast hitleriös. Drückt euch einfach wieder Hero in die Venen und dann rennt auf die Bühne und singt Push Again. Überall Nazis, alles Faschisten. Ich sag's wie Axel Stoll, muss man wissen. Überall sind Nazis, fragt die Antilopen. Und wenn es dunkel wird, kommen sie euch holen. Überall Nazis, alles Faschisten. Sie kommen in Raumschiffen, um uns zu vernichten. Vergesst die Kinderschänder, das lässt sich ja nicht ändern. Aber bei Nazis, da muss man was tun. Die Antilope hat sich beim Fluchtversuch das Bein gebrochen. Sie hat keine Chance.